Jetzt das fünfte Gebot, zweiter Paragraph, Frage 411. Was verbietet das fünfte Gebot? Du sollst nicht töten. Das fünfte Gebot, du sollst nicht töten, verbietet den Nächsten zu töten, zu schlagen, zu verwunden oder ihm irgendwie am Leib zu schaden, sei es selbst oder durch andere. Ebenso ihn mit beleidigenden Worten zu schmähen und ihm Böses zu wünschen. Diesem Gebot verbietet Gott auch, sich selbst zu töten, also den Selbstmord. Die Nächstenliebe fängt bei sich selber an, also in irgendeiner Weise den Selbstmord rechtfertigen geht nicht. Also jede Art von dem Nächsten an Leib und Leben zu schaden, zu welchem Grad auch immer, in welchem Grad auch immer, verbietet dieses Gebot auch mit Worten oder sogar mit Absicht, mit Wünschen.